Tristram Shandy, Unglücksrabe. Oder Von der Bahre bis zur Wiege. Ein hypochondrisches Hörspiel in einem Prolog, Hauptstück und Epilog nach Lawrence Stern von Heinz von Kramer. Tristram. Komm. Komm. Komm mit. Sprich ein andermal wieder vor. Ein andermal tot. Hier muss gewiss ein Irrtum vorliegen. Sehen Sie nur... Ich kann in der Welt nichts weniger ausstehen, als wenn man mich in einer Erzählung unterbricht. Ist wohl jemals eine so ernsthafte Person wie der Tod so böse in die Klemme geraten? Nein. Mit genauer Not bist du noch durchgekommen, Tristram. Aber auf dieser Art ist dir kein gut Leben, Eugenius. Denn da dieser Bankert meine Wohnung ausgespürt hat... Du gibst ihm den rechten Namen, denn wir kennen nur seine Mutter, die ihn in die Welt brachte. Die Sünde. Was geht's mich an, wie er in die Welt kam? Wenn er sich nur nicht so hastete, mich hinauszuholen. Denn ich habe 40 Bände zu schreiben und 40.000 Dinge zu sagen und zu tun, die kein Mensch in der Welt für mich sagen oder tun wird. Und da du nun siehst, dass er mich schon bei der Kehle hat, Eugenius, und dass ich ihm im Blachfelde nicht gewachsen bin, täte ich nicht besser, solange ich noch das bisschen Kräfte zusammenkratzen kann und mich diese paar Spinnenbeine noch tragen können, täte ich nicht besser, Eugenius, mein Leben durch die Flucht zu retten? Das wäre mein Rat, mein lieber Tristram. Nun, beim St. Felten, so will ich ihn auch so hinter mir herjagen, er soll sich wundern, denn ohne mich einmal umzusehen, will ich bis an die Ufer der Garonne galoppieren und höre ich ihn mir auf den Fersen klappern. So laufe ich weg nach dem Vesuv und von da nach Joppe und von Joppe bis an der Weltende und folgt er mir da noch, so bitte ich Gott, er möge sich den Hals brechen. Endlich. Ein Mensch sollte doch erst noch ein wenig von seinem eigenen Lande wissen, ehe er in die Fremde ginge. Es ist freilich mit mir ein besonderer Fall. Lieber Kapitän, kann einen bei dieser Überfahrt von England wohl der Tod einholen? Warum nicht gar? Man hat nicht einmal Zeit, dabei seekrank zu werden. Welch ein verdammter Lügner. wo mir es schon jetzt speiübel ist. Mein armes Gehirn. Alles dreht sich darin herum wie 1000 Wirbel im Strudel. Einen Gulden gäbe ich drum zu wissen, ob ich nicht desto klarer danach schreiben werde. Übel. Übel. Übel. Übel. Herr Jemine, was für ein Getrampel da oben. Holla, Kajütenjunge, was ist los? Der Wind ist umgesprungen. Du vom Teufel, so laufe ich dem Tode gerade in den Rachen. Was ein Glück, Herr Passagier. Er hat wieder umgeschlagen. Och, soll ihn der Teufel umschlagen. Kapitän, um Himmels Willen, halt! Ich muss aussteigen. Fahr zu, Freund Postillon. Fahr zu. Schneller, schneller. Die Peitsche auf die Gäule. Und Calais vorbei. Fahr also nur zu, guter Schwager. Und spute dich auf deinem Weg nach Boulogne. Boulogne. Welch ein Aufenthalt. Um Gottes Willen, mach doch hurtig! Ich werde verfolgt wie 100 Teufel und fürchte, dass man mich einholt, ehe noch umgespannt ist. Fest wegen Hochverrats. Vielleicht auch wohl wegen Totschlags. Nein, der Herr wird wohl schuldenhalber. Aber ich habe keine anderen Schulden zu bezahlen als die Schuld der Natur. Und ich verlange nur Aufschub und sie soll keinen Heller an mir verlieren. Fahr nur zu, Schwager. Lass vorwärts gehen, Schwager. Montreuil! De Montreuil à Nampon. Poste de Mie. De Nampon à Bernay. Post. De Bernay à Nouvion. Post. De Nouvion à Abbeville. Post. Aber Spinner und Krempler waren alle zu Bett gegangen. Und ich dachte die ganze Nacht, dass der Tod mir näher sein möchte, als ich's mir einbildete. Wie großen herzlichen Nutzen schafft nicht das Reisen, nur dass es einen erhitzt. In aller möglichen Eile also von Ailly au Clocher nach Iscourt, von Iscourt nach Pekinier und von Pekinier nach Amiens, da Chantilly und dort Saint-Denis und klatsch, klitsch, klatsch, klitsch, klatsch, klitsch, klatsch. Das also ist Paris. Paris. Die erste, die schönste, die prächtigste. Die Straßen allerdings sind schmutzig. Aber es mag leicht besser in die Augen fallen als in die Nase. Klatsch, klitsch, klitsch, klatsch. Was macht er für ein Geklatsche? Klatsch, klitsch, klitsch, klitsch, klatsch. Klatsch, klitsch, klatsch. Das du mit deiner Peitsche. Aber es ist ja so die Weise deiner Nation und so. Klitsch, klatsche nur zu. Halt! Stadtzoll! Gebühren und Abgaben. 6 Livres und 20 Sous. Wofür das? Für den König ist's. Mein guter Freund, so gewiss ich bin und Sie sind... Und wer sind Sie? Hey, wer sind Sie denn? wenn Sie mich nicht irre. Machen Sie mich nicht irre. Hat wohl jemals eine Frau, solange die Welt steht, ihren Mann mit einer so einfältigen Querfrage unterbrochen? Was wollte denn Ihr Vater damit sagen, wenn ich bitten darf? Nichts. So sehe ich auch im Ernste nicht, warum es im guten oder schlimmen Verstande eine Querfrage heißen könnte. So muss, mein Herr, ich Ihnen sagen, dass es wenigstens eine unzeitige Frage war, weil sie die Lebensgeister auseinanderstöberte und zerstreute, deren Tun es war, dass sie Hand in Hand den Homunculus begleiten und ihn wohlbehalten nach dem Platze führen sollten, der zum Empfange bestimmt war. Aber leider. Meines Tristrams Widerwärtigkeiten begannen schon 9 Monate vorher. Ehe er noch auf die Welt kam. Mein Vater, müssen Sie wissen, der eigentlich ein Kaufmann war und nach der Levante handelte, war, glaub ich, der regelmäßigste Mann in allem, was er tat, seien es Geschäfte oder Zeitvertreib, der jemals gelebt hat. So hatte er sich's schon seit vielen Jahren zur Regel gemacht, am ersten Sonntagabend eines jeden Monats durchs ganze Jahr, so gewiss als der Sonntagabend einbrach, eine große Wanduhr, welche wir oben an der Hintertreppe hatten, mit seinen eigenen Händen aufzuziehen. Und da er zu der Zeit, wovon ich sprach, schon etwas zwischen den 50ern und 60ern war, so hatte er auch bereits, so nach und nach, eine gewisse andere kleine Eheangelegenheit auf eben diesen Termin gestellt, damit er, wie er so oft zum Onkel Tobi sagte, sie alle auf einmal abtäte und er das Übrige des Monats nicht ferner damit geplackt und geplagt würde. Es war nur ein einziges Unglück hierbei, welches großenteils auf mich Armen fiel, wovon ich die Wirkungen, wie ich fürchte, wohl mit in mein Grab nehmen muss. Dass nämlich meine gute Mutter niemals die Uhr aufwinden hören konnte, ohne dass ihr flugs die Gedanken an gewisse andere Dinge im Kopf aufstiegen. Und umgekehrt. Doch dies nur im Vorübergehen. Türe zu. Ich ward gezeugt in der Nacht zwischen dem ersten Sonntage und dem ersten Montage im Monat März im Jahr Christi 1718. Ich weiß es ganz genau. Es erhält aus einem Notabene in meines Vaters Taschenbuch, das da vor mir auf dem Tische liegt. Aber Herr Autor, sagen Sie doch, was tat denn Ihr Vater den ganzen Dezember, Januar und Februar? Je nun, Madame, er hatte die ganze Zeit über das Hüftweh. Am 5. Tage des Novembers 1718, welcher von dem festgesetzten Zeitpunkt angerechnet 9 Kalendermonate so richtig voll machte, als es irgendein Ehemann billigerweise erwarten konnte, ward ich, Tristram Shandy, Erbherr auf Shandy, auf diese unsere schäbige, unglücksvolle Welt geboren. Ich wollte, ich wäre im Monde geboren worden. Oder in jedem anderen Planeten. Denn es könnte mir schwerlich in einem davon schlimmer ergangen sein, als in diesem schmutzigen Lumpendinge von Planeten, der, wenn ich meines Herzens Meinung jedoch mit allem Respekt frei heraussagen soll, wohl nur von den Schnitzeln und Pfeilspänen gemacht ist, die von den übrigen abfielen. Es ist, sag ich noch einmal, das elendste Lumpending von einer Welt, die jemals gemacht worden. Denn ich kann mit Wahrheit sagen, von der ersten Stunde an, da ich darin meinen Atem schöpfte, Bis zu der jetzigen, da ich fast gar keinen mehr schöpfen kann, wegen meines Asthmas, bin ich ein Spiel der mutwilligen Dame, welche die Welt Fortuna nennt und die mir einen Packen so jämmerlicher Widerwärtigkeiten und Querhändel an den Hals geworfen hat, als jemals ein kleiner Held hat erdulden müssen. Ich kann nicht begreifen, was das Lärmen und das Hin- und Herlaufen da oben heißen soll. Was mögen Sie vorhaben, Bruder? Wir können ja kaum unser eigen Wort hören. Ich denke, es wäre wohl gut, Bruder, wenn wir klingelten. Herr, hör, Obadja, was heißt das Gepolter über unserem Kopfe? Mein Bruder und ich können kaum hören, was wir sprechen. Herr, Madame ist ganz übel geworden. Und was hat Susanna da im Garten zu rennen, als wenn ein halb Dutzend Ehrenräuber hinter ihr wären? Herr, sie rennt den kürzesten Weg, die alte Wehmutter zu holen. So sattelt dein Pferd und reitet geschwind zum Dr. Slop, dem Akkuscheur. Wir ließen ihn alle grüßen und sagt ihm, dass Madame in Kindesnöten ist und dass ich ihn bitten lasse, er möchte gleich mit euch kommen. Ja, ja, im Handumdrehen. Es ist sehr närrisch. Da wir einen so erfahrenen Geburtshelfer wie Dr. Slop so ganz in der Nähe haben, dass meine Frau bis auf den letzten Augenblick auf ihrer eigensinnigen Grille bestehen und das Leben ihres Kindes, das schon sein Teil Leiden gehabt hat, der Unwissenheit eines alten Weibers anvertrauen muss. Und nicht allein das Leben meines Kindes, Bruder, sondern ihr eigenes. Und dann das Leben aller der Kinder dazu, die ich hernach vielleicht noch hätte mit ihr haben können. Es kann sein, Bruder, dass sie es tut, um die Unkosten zu sparen. Ein Endchen Licht, lieber. Der Doktor muss sein Geld haben. Er tue was dafür oder nicht. Wo nicht noch mehr, um ihn bei guter Laune zu erhalten. Dann kann's wohl aus keiner Ursache in der weiten Welt sein als aus Schamhaftigkeit. Vielleicht schämte sich meine Schwester, käme ihr eine Mannsperson zu nahe an... Oh, meine lieben Landsmänner, seid sorgfältig, seid behutsam mit eurer Zunge. Und niemals, oh niemals, lasst es euch aus dem Sinne kommen, an was für kleinen Partikeln eure Beredsamkeit hängt. Und euer Ruhm. Ja, ja, meine Schwester schämte sich vielleicht, käme ihr eine Mannsperson zu nahe an. Drei Sternchen gemacht und es ist eine Aposiopesis. Die Sternchen weggenommen und dafür geschrieben, das Gesäß, Zote wird's. Streicht man das Gesäß aus und setzt dafür gedeckter Gang, so wird's eine Metapher. Und da meinem Onkel Tobi das Fortifikationswesen so sehr im Kopfe lag, so getraue ich mir zu sagen, hätte man ihn noch ein Wort zu der Phrase setzen lassen, so war's das Wort. Schämen, käme ihr eine Mannsperson zu nah an. Wahrhaftig, Bruder Tobi, Hiobs Geduld solltest du ermüden, die ich nicht habe, obgleich schon seine Plagen dünkt mich. Wieso? Warum? Worin? Weswegen? Worüber? Wenn ich bedenke, dass ein Mann so alt geworden sein kann wie du, Bruder, und noch so wenig Weiberkenntnis hat. Ich kenne von ihnen gar nichts. Und ich habe wohl alle Ursache, Bruder, zu sagen, dass ich von den Weibern und ihren Sachen weder etwas weiß, noch zu wissen verlange. Worin die Verlegenheiten meines Onkels Tobi bestanden, das können Sie unmöglich erraten. Könnten Sie's? Ich würde erröten. Nicht als ein Verwandter, nicht als ein Mann, nicht einmal als ein Mädchen, sondern als ein Autor würde ich erröten. Genug. Es hatte jedenfalls mit der Wunde an Onkel Tobis Latzbein zu tun. welche er als Offizier in der Belagerung von Namur empfing, durch die Rauigkeit eines Steines, der von der Brustwehr abgeschlagen worden, mehr durch seine Dicke als durch seine Schwere, was, wie der Wundarzt zu sagen pflegte, noch ein großes Glück gewesen. Sie mögen nun ruhig ein wenig darüber nachraten, wenn's gefällig ist, und wenn Ihre Einbildung im Gange ist, so streicheln Sie sie nur, dass sie frisch zutrabt, um zu entdecken, warum in aller Welt mein Onkel Tobi durch die Wunde, die er am Latzbein empfing, zu seiner Züchtigkeit gelangte. Mich dünkt, Bruder, so viel könntest du doch wenigstens wissen, das rechte Ende eines Weibes vom unrechten zu unterscheiden. Rechtes Ende. Rechtes Ende eines Weibes. Fürwahr, ich weiß ebenso wenig, was das ist, als der Mann im Monde. Und wenn ich auch einen ganzen Monat darauf senne, so weiß ich gewiss, ich würde es nicht ausfindig machen. So will ich dir sagen, Bruder. Jedes Ding in der Welt, jedes Ding in dieser Welt auf Erden, mein lieber Bruder Tobi, hat zwei Enden. Nicht immer. Zum wenigsten immer zwei Seiten, welches auf eins ausläuft. Nun, wenn sich jemand hinsetzt und überlegt mit kaltem Blute bei sich selbst die Gestalt, den Bau und das Beikommensvermögen und die Brauchbarkeit aller Teile des Ganzen, an dem Tiere genannt Weib, und vergleicht solche analogisch... Ich habe den Sinn dieses Worts niemals deutlich verstanden. Analogie heißt ein gewisses Verhältnis und Übereinstimmung, welches verschiedene... Hier brach ein vertracktes Klopfen an der Türe meines Vaters Definition in Stücke und zertrat einer so merkwürdigen und sinnreichen Dissertation den Kopf, als jemals im Schoße der Spekulation erzeugt worden. Will nun ein allzeit fertiger Kritiker sich darüber hermachen, eine Pendüle zur Hand nehmen und den wahren Zeitraum zwischen Obadias Ausritt und dem Pochen an der Türe ausmessen? Was geht's mich an? Und sollte er finden, dass es nicht länger ist als 2 Minuten, 13 Sekunden und 3 Quinten und mich wegen einer solchen überschrittenen Einheit oder vielmehr Wahrscheinlichkeit der Zeit heruntermachen, dann möchte ich ihn erinnern, dass der Begriff von Dauer und ihrer einfachen Währung bloß von der Menge und Fortschreitung unserer Ideen hergenommen und das wahre scholastische Pendulum ist. Und nur nach diesem will ich als ein Scholastiker in dieser Sache gerichtet sein. Alle übrigen Pendülen, wie sie auch heißen, hasse und verwerfe ich. Um Himmels Willen, Dr. Slump, wie Hamlets Geist erscheinen sie uns. Und überdies... in aller Majestät jenes weichen Urstoffs des ersten Menschen. Da sie mir just diese Woche Nachricht gegeben, dass ihre Frau am Ende ihrer Rechnung sei und da ich nichts weiter gehört, so war es natürlich und politisch, einen Spazierritt nach Shandy Hall zu machen, bloß um zu sehen, wie es da stünde. Als ich also ebenso ganz sinnig und bedächtig für Bass trabte, nur noch 60 Ruten weit vom Haus und 5 von einer scharfen Ecke der Gartenmauer, da sprengten ihr Diener Obadja und sein Kutschpferd plötzlich spornstreichs wütend um die Ecke und gerade auf mich los. Ein solches Phänomen mit einem solchen Wirbel vom Schlamm und Wasser, der sich um seine Achse fortbewegte, weit fürchterlicher in meinen Umständen als der drohendste von Wistons Kometen. Nein, nein, nein. In der ganzen Natur kann nichts Schrecklicheres gedacht werden als ein solcher Zusammenstoß. Was konnte Dr. Slop tun? Er bekreuzigte sich. Warum nicht gar? Nun ja, mein Herr, der Doktor war ein Katholik. Einerlei. Er hätte besser getan, sich am Sattelknopf festzuhalten. Das wohl. Ja, wie die Sache ging, hätte er lieber ganz und gar nichts tun sollen. Denn wie ich das Kreuz schlug, ließ ich meine Peitsche fallen und als ich solche zwischen meinem Knie und dem Sattelleder wieder fangen wollte, verlor ich den Steigbügel und indem ich den verlor, verlor ich auch den Sitz im Sattel und über die Menge aller dieser Verluste, welches nebenher beweisen kann, wie wenig das Bekreuzigen nützt, verlor ich meine Geistesgegenwart, sodass ich, ohne den Überfall von Obadja zu erwarten, mein Tier seinem eigenen Schicksale überließ, seitwärts davon herunterpurzelte, so ungefähr wie ein Packen Wolle und ohne irgendeine andere Folge des Falles, als dass ich, wie es natürlich zuging, mit meinem breitesten Teile 12 Zoll tief im Moraste versunken, liegen blieb. 2-mal zog ich meine Kapuze vor dem Doktor ab. 1-mal, als er fiel, und als ich ihn sitzen sah, wiederum. Unzeitige Höflichkeit. Hätte der Kerl nicht lieber sein Pferd anhalten, absteigen und ihm helfen können? Er tat alles, mein Herr, was er in seinen Umständen tun konnte. Aber der Schuss des Kutschpferdes war zu heftig, dass Obadiah nicht sogleich konnte, wie er wollte. Ich ritt 3-mal in einem Zirkel um Dr. Slop herum, ehe ich's möglich fand. Und zuletzt, als ich mein Pferd zum Stehen brachte, geschah es mit einem solchen Schwall von Schlamm, dass ich lieber eine Meile weit davon hätte sein mögen. Kurz, in meinem Leben war ich noch nicht so verlutiert und transsubstanziert worden, seitdem das Transsubstanzieren Mode geworden ist. Obadiah, bring dem Doktor Wasserseife, eine Bürste und vergiss das Handtuch nicht. Im Handumdrehen, Herr. Willst du noch leugnen, Bruder, dass meine Schwester es nicht gerne hätte? Es käme ihr ein solcher Dr. Slop so nahe an. Bei der Mutter, die uns gebar, Bruder Tobi, du könntest deinem Heiligen einen Fluch ablocken. Dein Kopf ist so voll von verdammtem Unsinn, dass du meine Frau in Nöten kreisen, sie schreien hörst und doch auf deinem Possen beharrst. Bruder Tobi, ich bitte um Verzeihung. Vergib mir, ich bitte dich. Ach, dieses auffahrende Wesen, das mir meine Mutter anerbte. Mein liebster, teuerster Bruder, ich kann es gerne leiden, und wäre es 10-mal mehr. Aber es ist ungroßmütig, es ist schändlich, wahrhaftig, es ist niederträchtig. Ich kann es gerne leiden, Bruder, wäre es auch 50-mal mehr gewesen. Über dem, was kümmern mich Grillen und Possen, wenn es nur dein Vergnügen ist. Es sei denn, dass ich es in meiner Macht hätte, wie ich es nicht habe, sein Maß zu vermehren. Bruder Shandy, hierin irrst du dich sehr, denn du vermehrst mein Vergnügen ungemein dadurch, dass du in deinem Alter die schändische Familie mit Kindern vermehrst. Dadurch, mein Herr, vermehrte Shandy sein eigenes. Nicht um ein Jota. Mein Bruder tut es aus Grundsätzen, Dr. Slop. Des lieben Hausfriedens wegen, denke ich. Pscha, was wollen wir viel davon reden? Mich dünkt, es wird nur nachgerade Zeit sein, da wir uns jetzt imstande befinden, Madame Shandy hilfreiche Hand zu leisten, dass wir hinaufschicken und fragen lassen, wie es geht. Gemach! Gemach, lieber Dr. Slop. Halt deine obstetrische Hand zurück. Stecke sie ruhig wieder in deinen Busen, dass sie warm bleibe. Ach, es ist leider nur zu wahr. Großer Sohn des Pilumnus, was kannst du machen? Du bist unbewaffnet erschienen. Du hast deine Tiretät, deine neu erfundene Zange, dein Crochet, deine Spritze und alle deine Rettungs- und Entbindungswerkzeuge da hinten zu Haus gelassen. Beim Himmel! Da hängen sie im grünen Filetbeutel zwischen deinen beiden Pistolen, zum Kopf deines Bettes. Klingle, rufe, sende Obadiah auf dem Kutschpferd zurück, dass er sie in aller Eile herhole. Eilet, was ihr könnt, Obadiah, und ich geb euch einen Gulden, von mir noch einen. Ich wünschte, Herr Doktor, Sie hätten gesehen, was für erstaunlich große Armeen wir in Flandern hatten. Könnte ein Geschichtsschreiber seine Historie so vor sich hertreiben, als ein Mauleseltreiber sein Tier? Immer vorwärts, wie zum Exempel auf dem Wege von Rom nach Loreto, ohne nur einmal den Kopf weder links noch rechts zu kehren. Ja, so könnte er es wagen, ihnen bis auf 1 Stunde vorher zu sagen, wann er ans Ende seiner Reise kommen würde. Das ist aber, moralischerweise davon zu sprechen, eine unmögliche Sache. Denn ist er nicht ganz und gar eine Schlafmütze, so werden ohne Unterlass Aussichten und Prospekte seine Augen an sich locken und er kann es ebenso wenig vermeiden, stillzustehen und hinzusehen, als er fliegen kann. Überdem hat er noch Nachrichten zu vergleichen, Anekdoten zu sammeln, Inschriften zu erklären, Geschichtchen einzuweben, gemeine Sagen zu sichten, seine Aufwartung zu machen, Lobschriften an diese Türe zu kleistern, Schmähschriften an jene. Alles Dinge, welche den Mann so wenig als seinen Maulesel das Geringste angehen, woraus deutlich erhellet, dass ein Mann, der sich niedersetzt, eine Geschichte zu schreiben, wäre es auch nur die Geschichte eines Schornsteinfegers oder eines theatralischen Lichtputzers, ebenso wenig davon weiß als sein Absatz am Schuh, was für Schwierigkeiten und für verdammte Hindernisse ihm in seinem Wege zustoßen können. Oder was für einen Tanz von einer Abschweifung zur anderen er geführt werden mag, bevor er glücklich ans Ende kommt. Ich für meinen Teil erkläre, dass ich schon seit 6 Wochen über meinem Werke her bin und mich so wenig als möglich dabei umgesehen habe, und noch bin ich nicht einmal geboren. Alles, wozu ich habe gelangen können, ist, Ihnen zu sagen, wann das geschah. Aber nicht wie. Sie sehen also, dass die Sache noch sehr weit vom Ziele ist. Was? Was für erstaunlich große Armeen ihr in Flandern hattet? Bruder Tobi. Ach, verwünschte Hunsfahrt von einem Bedienten. Oh, Malefiz! Bruder Tobi, ich weiß, du bist ein so ehrlicher Mann und hast ein so gutes und aufrichtiges Herz, als jemals Gott erschaffen hat. Es ist auch deine Schuld nicht, wenn alle die Kinder, welche gezeugt werden können, mögen, sollen, müssen oder worden sind, mit dem Kopfe voran auf die Welt kommen. Ich krieg das Ding nicht auf. Oh, elender Obadja, was hat er mit dem Beutel nur gemacht? Ihr Werkzeug, Herr Doktor, in dem grünen Netzbeutel dort, den mir die Magd gegeben hat. Die Zangen und Spritzen machten ein solch erschreckliches Geklingel. Und wenn ich gar den Ritt beschleunigte aus einem mäßigen Trabe in einen vollen Galopp, ja. Oh mein Herr, wahrhaftig, das Geklingel war unglaublich. Herr Hunsterhenker, ich kann's nicht auflösen, weder so noch so. Ich packte also den Beutel und die Instrumente mit der einen Hand fest an und drückte sie brav zusammen. Ja. Und mit dem Daumen und den Fingern der anderen nahm ich die Hutschnur, die ich mit einem Ende zwischen den Zähnen hielt, und fuhr damit mitten um den Beutel und band und schnürte sie alle von einem Ende zum anderen so herzlich zusammen wie ein Reisekoffer. Mit solch einer Menge von Querschlingen und Verschürzungen und einem Kreuzknoten allenthalben, wie ich nur konnte, wo die Schnur durchgezogen war. O Spielding kleiner Zufälle, Tristram Shandy, das bist du. Und wirst es wohl beständig bleiben. Dass den Kerl der Teufel holte. In meinem ganzen Leben bring ich die Knoten nicht heraus. Gott segne uns. Meine arme Herrschaft wird ganz ohnmächtig und sie hat keine Wehen mehr. Leihen Sie mir doch Ihr Federmesser. Jetzt muss ich die Knoten eben durchschneiden. Ritsch, ratsch. Der Hagel. Da habe ich mir in den Daumen geschnitten, bis auf den Und die Tropfen sind alle geworden und das Juleps-Glas ist in zwei gebrochen und die Wartfrau hat sich in den Arm geschnitten. Und ich in die Daumen. Und das Kind ist, wo es war. Verdammte Kerle, wenn in 2 Tagereisen kein anderer Akkuscheur zu haben wäre. Für diesmal bin ich untüchtig. Dass der Schurke am Galgen hinge erschossen wäre, dass ihn der Satan in der Hölle hätte und das Feuer mit ihm schürte, dem Rind. Und die Wehmutter ist rücklings übergeschlagen und mit den Lenden auf den Kaminherd gefallen, dass sie so schwarz sind als eine taube Kohle. Ich will danach sehen. Es ist nicht nötig. Sehen Sie nur nach meiner Herrschaft. Aber die Wehmutter wollte Ihnen gerne erst Bescheid sagen, wie es steht, und lässt Ihnen sagen, Sie sollten gleich heraufkommen, dass sie mit Ihnen sprechen könnte. Nein? Es wäre wohl ebenso schicklich, wenn die Wehmutter zu mir herunterkäme. Ich liebe die Subordination. Und wenn dies nicht getan hätte, so weiß ich nicht, was nach der Einnahme von Lille aus der Besatzung von Gent geworden sein mochte, bei dem Brottumulte anno 10. Ebenso wenig. Bei dem Tumulte dort droben. Wenn mir nicht die Subordination der Finger und des Daumens zustatten kommt. Glaub es mir, lieber Tobi, es ist schon genug an den Zufällen, welche Ihnen unvermeidlicherweise über den Häuptern schweben, nicht nur bei Gelegenheit, da wir sie zeugen. Ob diese gleich, nach meiner Meinung, schon wert sind, dass wir solche in Betracht ziehen sollten, sondern an den Gefahren und Widerwärtigkeiten, die unsere Kinder umgeben, nachdem sie ihren Weg auf die Welt gefunden haben, dass es gar nicht nötig ist, sie auf diesem Wege unnötigerweise noch mehreren auszusetzen. Sind diese Gefahren heutzutage größer, Bruder, als vordem? Bruder Tobi, wenn ein Kind nur in redlicher Weise gezeugt worden, gesund und lebendig auf die Welt kam und sich die Mutter im Wochenbette wohl befand, weiter bekümmerten sich unsere Vorfahren um nichts. Ich habe für eine Minute den Vorhang über diese Szene fallen lassen, um Ihnen eine Sache zu berichten. Wenn diese Sache abgemacht ist, soll der Vorhang wieder aufgezogen werden und mein Onkel Tobi, mein Vater und Dr. Slop mit ihrem Gespräche fortfahren und nicht mehr gestört werden. Es bedarf nämlich folgender Erklärung. Mein Vater, der in allen Arten von Büchern blätterte, hatte einmal ausfindig gemacht, dass die Weiche und Biegsamkeit eines Kinderkopfes in der Geburt von der Beschaffenheit sei, die Knochen der Hirnschädel haben alsdann noch keine Suturen, dass der durch die Anstrengung der Frau entstehende Druck, welcher bei schweren Geburten 470 Pfund kölnischen Gewichts gleichgerechnet wird und welcher senkrecht darauf wirket, unter 50 Fällen 49 Mal den besagten Kindeskopf zusammenknetet und drücket, wie etwa ein Pastetenbäcker seinen Teig rollt, woraus er einen Pastetenrand machen will. Gütiger Gott, rief mein Vater, was für Wirrwarr und Verwüstung muss dies in dem unendlich feinen und zarten Gewebe des Cerebelli anrichten? Aber in welche Angst geriet er, wenn er ferner erfuhr, dass dieser Druck, welcher ganz gerade auf den Scheitel des Kopfes wirkte, nicht bloß das Gehirn selbst oder Cerebrum beleidigte, sondern dass er notwendigerweise das Cerebrum gegen das Cerebellum treiben und pressen müsse, welches der unmittelbare Sitz des Verstandes wäre. »Ihr Engel und Boten des Friedens steht uns bei«, schrie mein Vater. »Welche Seele kann einen solchen Puff aushalten? Kein Wunder, dass das Verstandsgewebe so zerrissen und zerfetzt ist.« Dass so viele von unseren besten Köpfen nichts Besseres sind als eine verworrene Seidensträhne. Kein Faden läuft gerade, lauter Wirrwarr inwendig. Wenn aber mein Vater weiterlas und auf das Geheimnis geführt ward, dass wenn ein Kind gekehrt würde, welches ein Geburtshelfer leicht tun könnte, und man es bei den Füßen holte, das Cerebrum keineswegs gegen das Cerebellum angetrieben, sondern stattdessen vielmehr das Cerebellum bloß gegen das Cerebrum angedrückt würde, wo selbst es nicht den geringsten Schaden tun könnte. »Beim Himmel«, rief er, »die Welt hat sich gegen das bisschen Witz verschworen, das uns Gott gegeben hat, und alle Geburtshelfer sind mit im Komplott. Was kümmert's mich, mit welchem Ende mein Sohn zuerst auf die Welt kommt, wenn nur hernach alles richtig geht und sein Cerebellum ungequetscht durchwischt?« Als mein Vater so weit gekommen war, was für ein helles Sonnenlicht warfen nicht die Nachrichten von dem Kaiserschnitte und von den großen Riesengenies, die dieseswegs glücklich auf die Welt gekommen sind, auf diese Hypothesis. »Da sehen Sie's«, pflegte er zu sagen. »Dabei leidet das Sensorium keine Gewalt. Da ist kein Druck des Kopfes gegen den Pelvis. Kein Treiben des Cerebri gegen das Cerebellum, weder durch das Os pubis diesseits noch das Ox cossyges jenseits. Und wie glücklich waren nicht die Folgen, ich bitte Sie, oh mein Herr, der große Julius Cäsar, wovon die Operation den Namen bekam, und Hermes Trismegistus, der so auf die Welt gebracht wurde, ehe sie einen Namen hatte, Scipio Africanus, Manlius Torquatus und Eduard VI., welcher der Hypothesis ebenso viel Ehre gemacht haben würde, wenn er nur länger gelebt hätte. Alle, mein Herr, alle kamen auf diesem Nebenwege auf die Welt. Dieser Schnitt lief meinem Vater 6 Wochen lang im Kopfe herum. Er hatte sich durch Lesen überzeugt, dass die Wunden im Epigastrio und der Matrize nicht tödlich wären. Man könne also den Leib der Mutter von Herzen gerne aufschneiden, um dem Kinde einen Weg zu machen. Er ließ sich eines Nachmittags gegen meine Mutter so etwas davon merken, bloß erzählungsweise. Da er aber sah, dass sie schon aschenbleich wurde, als sie nur davon hörte, so hielt er es für ebenso gut, nur davon zu schweigen. ob die Operation gleich seiner Hoffnung unendlich schmeichelhaft gewesen wäre. »Verdammtes Glück«, sagte er und biss sich auf die Lippen, wie er die Türe zumachte. »Verdammtes Glück für einen Mann, wenn er die feinste Kette von Schlüssen, die nur zu erdenken steht, in seiner Gewalt hat und dabei eine Ehefrau mit einem solchen Kopfstücke hat, dass er darin nicht eine einzige Folgerung aufhängen kann. Und sollte es auch darauf ankommen, seine Seele zu retten.« Bei meiner Ehre, Herr Doktor, Sie haben mir mit Ihrer Zange die Haut von beiden Händen rein abgerissen. Und obendrein haben Sie mir alle Knöchel zu Brei gequetscht. Es ist Ihre eigene Schuld. Sie hätten Ihre beiden Hände falten und halten sollen wie einen Kindeskopf, wie ich Ihnen sagte, und festsitzen. Das tat ich ja. Ja, so müssen die Zähne meiner Zange nicht recht gefüttert oder das Niet zu locker sein. Oder auch der Schnitt in meinem Daumen hat mich nicht recht ansetzen lassen, oder? Und das ist auch möglich. Ein Glück ist, dass das Experiment nicht zuerst an meines Kindes Kopfe gemacht worden ist. Das hätte ihm nicht im geringsten geschadet. Sie würden erstaunen, Sir, wenn Sie wüssten, wie hoch es in den letzten Jahren in allen Zweigen der obstetrischen Wissenschaft getrieben ist, besonders in dem einzigen Punkte, den Fötus behend und wohlbehalten zu extrahieren. Darüber ist ein solches Licht aufgegangen, dass ich für meinen Teil bezeuge, dass ich nicht begreifen kann, wie die Welt noch... Ich behaupte nach wie vor, es hätte sein Cerebellum zerbrochen oder der Schädel hätte so hart sein müssen als eine Granate und ein ordentliches Pappmus daraus gemacht. Warum nicht gar? Ein Kindskopf ist von Natur so weich als ein gebratener Apfel. Die Suturen geben nach und überdem hätte ich es auch hernach bei den Füßen holen können. Das sollen Sie wohl bleiben lassen. Ich wünschte lieber, dass Sie den letzten Weg gleich einschlügen. Und tun Sie doch das. Das sollen Sie wohl bleiben lassen. Aber gute Frau, will sie es auf Ihre Verantwortung nehmen, wenn's Ärgste zum Argen kommt und sagen, dass es nicht eben sowohl die Hüfte als der Kopf des Kindes sein kann? Es ist ganz gewiss der Kopf. Weil, Herr Shandy, so zuversichtlich die alten Frauen auch gemeiniglich zu sein pflegen, das eine Sache ist, die man sehr selten recht erkennt und doch sehr wichtig ist, erkannt zu werden. Denn, mein Herr, wenn man die Hüfte für den Kopf hält, besteht die Möglichkeit, wenn es ein Knabe ist, dass die Zange... Ach, was Hüfte? Sie ist der Kopf. Beim Kopfe besteht so eine Gefahr gar nicht. Wahrhaftig nicht, freilich. Wenn aber einmal das, was bei der Hüfte möglich ist, geschehen ist, so mögen Sie nur gerade auch noch den Kopf abreißen. Sachte, sachte, lieber Hörer, wohin reißt dich deine Fantasie? Bücher schreiben, wenn's am rechten Ende angegriffen wird, ist nur eine andere Benennung für Konversation. Da niemand, der weiß, wie er sich in Gesellschaften benehmen muss, es wagen wird, alles herauszusagen, so wird kein Schriftsteller, der die Grenzen des Dekorums und der guten Lebensart kennt, so voreilig sein, alles zu denken. Die größte Ehrerbietung, die Sie dem Verstande Ihres Lesers erweisen können, ist, wenn Sie freundschaftsbrüderlich mit ihm teilen und seiner Einbildungskraft ebenso wohl etwas zu schaffen übrig lassen als Ihrer eigenen. Moralischerweise davon zu reden, war also unmöglich, dass unsere Hörer dies Besagte haben verstehen können. Genug aber, dass es Dr. Slop verstand. Es ist 2 Stunden und 10 Minuten und länger nicht, seitdem Dr. Slop der Hebamme in meines Weibes Zimmer gefolgt. Und ich weiß nicht, Bruder Tobi, wie es zugeht, aber... meinen Gedanken kommt's fast wie 100 Jahre vor. Da, mein Herr. Nehmen Sie, ich bitte, meine Kappe. Ja, die Schelle nur auch. Und meine Pantoffeln dazu. Nun sehen Sie, mein Herr, es steht alles zu Ihrem Dienste. Und es soll Ihnen geschenkt sein, wenn Sie mir alle Ihre Aufmerksamkeit aufs folgende Kapitel leihen wollen. Ich weiß nicht, wie es zugeht, aber es kommt mir vor wie 100 Jahre. Das kommt bloß von der Folge unserer Ideen. Weißt du denn die Theorie von den Ideen? Gar nicht. Du hast doch aber einige Ideen von dem, worüber du sprichst. Ebenso wenig als mein Pferd. Oh, lieber Himmel. In deiner unschuldigen Unwissenheit, Bruder Tobi, liegt eine solche Würde, dass es fast schade ist, dich herauszureißen. Ich will dir aber sagen, um richtig zu verstehen, was die Zeit ist, ohne welches wir niemals das begreifen können, was man unendlich nennt, müssen wir sorgfältig untersuchen, was das für eine Idee sei, die wir von der Dauer haben, sodass wir genauer Rechenschaft geben können, wie wir dazu gelangt sind. Wen in der Welt geht das was an? Denn wenn du deine Augen auf das Innere deiner Gedanken richtest und solche aufmerksam beobachtest, so wirst du gewahr werden, Bruder, dass derweil du und ich hier sprechen und denken und unsere Pfeife rauchen oder nach und nach Ideen in unsere Seelen bekommen, wir uns bewusst sind, dass wir da sind. Und wenn wir die Dauer oder die Währung unseres eigenen Daseins oder eines jeden anderen Dinges nach dem Maßstabe der Ideen in unserer Seele schätzen und messen, so folgt aus diesem Vorsatz... Du machst es mir, der Kopf schwindelt. Hieraus entsteht denn, wenn wir in unserer Berechnung der Zeit so an Minuten, Stunden, Wochen und Monate gewöhnt sind und an die Uhren... Ich wollte, dass keine solchen Dinge, Wanduhren besonders, in der Welt wären. Um uns und denen, die mit uns zu schaffen haben, ihre verschiedenen Teile auszumessen, dass es ein großes Wunder sein wird, wenn es nicht mit der Zeit noch dahin kommt, dass die Sukzession unserer Ideen uns ganz und gar unnütz wird. Nun ist, wir mögen es bemerken oder nicht, in dem Kopf eines jeden gesunden Menschen eine regelmäßige Sukzession der Ideen einer oder anderer Art, welche aufeinander folgen wie ein Adlerrückzug. Ach, geh mit deinem Unsinn. Welche in unserer Seele in gewissen Distanzen aufeinander folgen wie die Bilder einer Laterne, welche von der Wärme eines Lichts rund gedreht werden. Ich versichere dich, meine drehen sich wie ein Bratenwender im Kamin. Wenn das ist, Bruder Tobi, so habe ich dir über diese Materie weiter nichts zu sagen. Herr Shandy, mein Vater, wollte nichts in dem Lichte betrachten, in welches andere es gestellt hatten. Er setzte die Sachen in sein eigenes Licht. Er wog nichts auf der Ratswaage. Nein, dazu war er ein zu feiner Forscher, sich so groben Überschnellungen auszusetzen. Ist der Tod, sagte mein Vater, indem er bei sich selbst philosophierte, nichts anders als die Trennung der Seele von dem Körper? Und ist es wahr, dass die Leute ohne Gehirn umhergehen und ihre Geschäfte verrichten können? So kann darin die Seele ihren Sitz sicherlich nicht haben. Was den gewissen sehr dünnen und wohlriechenden Gehirnsaft anbetrifft, den der große mailändische Arzt Collionissimo Brior als Hauptsitz der vernünftigen Seele entdeckt zu haben vorgibt, der bloße Gedanke, dass ein so edles, so feines, so immaterielles und so erhabenes Wesen als die Anima seinen Wohnsitz in einer Pfütze oder in irgendeiner Feuchtigkeit, sie sei so dick oder dünn, als sie wolle, nehmen und wie ein Frosch den lieben langen Tag durch, Winter und Sommer, nichts anderes tun sollte als sitzen und plätschern, empörte seine Einbildung. Er mochte nach dieser Lehre kaum hinhören. Irrtum sei Irrtum, pflegte er dann zu sagen, gleich viel, wo er stecke, in einem kleinen Bruche oder in einer großen Zahl. Die Wahrheit leide ebenso sehr darunter und werde ebenso gewiss dadurch auf dem Boden ihrer Quelle zurückgehalten, wenn ein Irrtum über den Staub auf den Flügeln eines Schmetterlings vorginge, als über die sichtbare Größe der Sonne und des Mondes und aller Sterne am Himmel zusammengenommen. Mit Sorg und Kummer sagte er oft, dass es daher käme, weil dieses nicht gehörig in Betrachtung gezogen und mit erforderlicher Geschicklichkeit sowohl auf bürgerliche Geschäfte als auf spekulative Wahrheiten angewendet würde, dass so manche Dinge in dieser Welt nicht in Fugen lägen. Dass das politische Gewölbe nachgebe. Dass selbst die Grundmauern unserer vortrefflichen Kirchen- und Staatsverfassung so untergraben wären, als die Besichtiger angegeben hätten. Da schreien wir, wir sind ein zugrunde gerichtetes, unglückliches Volk. Warum? Warum sind wir ein zugrunde gerichtetes Volk? Weil unsere Sitten verderbt sind. Woher kommt es, liebster Freund, dass wir verderbt und feil sind? Weil wir bedürftig sind. Man besticht unsere Armut und nicht unseren Willen. Und woher kommt's, setzte er dann hinzu, dass wir bedürftig sind? Daher, pflegte er selbst zu antworten, weil wir unsere kleine Scheidemünze nicht achten. Unsere Banknoten, unsere Goldmünzen, mein Herr, ja, selbst unsere grobe Silbermünze, die sorgen schon für sich selbst. Ebenso geht's, sagte er, durch den ganzen Zirkel der Wissenschaften. Die großen, die allgemein angenommenen Hauptsätze derselben haben lange guten Frieden. Die Gesetze der Natur beschützen sich immer selbst. Irrtum aber, pflegte er fortzufahren und dabei meine Mutter sehr ernsthaft anzusehen, Irrtum schleicht sich ein durch die engen Schlitze und kleinen Spalten, welche die menschliche Natur unbewacht lässt. Hier ist ein zwiefacher Sinn, ruft Eugenius und weist mit dem Zeigefinger seiner rechten Hand auf die Worte Schlitze und Spalten. Hier ist ein zwiefacher Sinn, sagt er. Und hier sind zwei Wege, versetze ich und falle ihm plötzlich in die Rede. Ein schmutziger und ein reiner. Welchen sollen wir wählen? Den reinen, versteht sich, versetzt Eugenius. Eugenius, sage ich, indem ich mich vor ihn stelle und meine Hand auf seine Brust lege. Weißt du den Vers? Halte dein Publikum nicht für dümmer, als es ist. Und so triumphierte ich über Eugenius. Aber ich triumphierte über ihn, wie ich immer zu tun pflege. Als ein Narr. Deshalb erkläre ich schon hiermit und gleich im Voraus, unter dem Worte Nase, hier und an jeder anderen Stelle meines Werkes, wo das Wort Nase vorkommt, meine ich eine Nase und nichts mehr oder weniger als eine Nase. Nun ist alles ruhig und still. Da oben wenigstens. Ich höre keinen Menschen mehr gehen. Sag er mir doch, Obadiah, wer ist in der Küche? In der Küche ist niemand als Dr. Slop. Verdammt! Ach, diesen Tag geht doch nicht das Geringste seinen ordentlichen Gang. Wenn ich an die Sterndeuterei glaubte, Bruder, so sollte ich schwören, dass irgendein Planet im Zeichen des Krebses über meinem unglücklichen Hause hänge und jedes Ding darin verkehrt gehen ließe. Wie? Ich dachte, Dr. Slop wäre oben bei meiner Frau. Und auch du hast das gesagt. Was hat der Patron in der Küche zu suchen? Ja, wenn's euer Gnaden nicht übel nehmen wollen, er ist dabei und macht eine Brücke. Das ist doch sehr gütig von ihm. Eine Zugbrücke für das Modell meiner Festungswerke. Ich will sie just unter die Mauer setzen, wo ich die Wunde an meinem Latzbein empfange. Sage ihm meine schönste Empfehlung, Obadiah, und sage dem Herrn Doktor, dass ich ihm von Herzen danke. Mit eurer verwünschten Zugbrücke. Mit euer Gnaden wohlnehmen. Es ist eine Brücke in unseres jungen Junkers Nase. Als er ihn mit seinem verdammten Klimperkramer auf die Welt geholt hat, so hat er ihm die Nase gedrückt, dass sie so platt in seinem Angesicht ist, sagt Susanna, als ein Pfannkuchen. Und nun macht er von einem Lappen Kattun und einem Spierchen Fischbein aus Susannas Schnürleib eine falsche Brücke, die sie wieder aufrichten soll. Oh, Bruder Tobi, komm. Führe mich sogleich nach meiner Kammer. Freilich, das Eindrücken des Knorpels an der Nase eines Kindes durch ein Instrument, wäre es auch nach den besten Regeln der Kunst geschehen, sollte wohl jeden Mann in der Welt ärgerlich machen, wenn ihn auch schon die Erziehung eines Kindes nicht so viele Mühe und Sorgen kostete als meinen Vater. Dennoch kann es das Übermaß seiner Betrübnis nicht erklären oder die unchristliche Art rechtfertigen, mit welcher er sich derselben überließ. Um dieses zu erklären, muss ich ihn auf eine halbe Stunde auf seinem Bette liegen und meinen Onkel Tobi auf seinem alten Tapetenstuhle bei ihm sitzen lassen. Nein, ich will es nun doch nicht erklären. Es soll eben ungerechtfertigt bleiben. Hat wohl jemals, Bruder Tobi, hat wohl jemals ein armer, unglücklicher Mann, Bruder Tobi, so vielen Hieben herhalten müssen? Die meisten, die ich habe austeilen sehen, bekam ein Grenadier beim Spießrutenlaufen, ich glaube, in Mackies Regiment. Aber, Bruder Herz, es hätte ärger werden können. Das sehe ich nicht ein. Wenn das Kind mit der Hüfte zuerst gekommen wäre, so wie das Dr. Slop für möglich gehalten hat. Wahr. Da kommt mir's auf einmal vor, als gäbe mir's einer ein. Lass den Vorhang fallen, Shandy. Ich lass ihn fallen. Zieh eine Querlinie über dein Papier, Tristram. Ratsch! Da steht sie. Und heida! Zu einem neuen Kapitel. Obgleich der Mensch das kunstvollste Fuhrwerk von allen ist, so ist's gleichwohl dabei so leicht gebaut und so wackelnd gefügt, dass die harten Püffe und Stöße, die es in dieser höckerigen Fahrt des Lebens ausstehen muss, jeden Tages wohl 12-mal umwerfen und in Stücke bröckeln würden, hätten wir nicht, mein lieber Tobi, eine geheime Stahlfeder in uns. Das muss wohl, meine ich, die Religion sein. Wird die meines Kindes Nase ansetzen? Sie macht alles für uns eben und schlicht. Das mag figürlich recht wohl sein, mein guter Tobi. Die Stahlfeder, aber wovon ich spreche, ist diejenige große und elastische Kraft in unserem Wesen, den Übeln entgegenzuwirken, welche wie eine verborgen angebrachte Feder in einem gut gemachten Wagen zwar nicht den Stoß abwendet, aber doch macht, dass wir ihn weniger fühlen. Und siehe nun, mein lieber Bruder, wäre mein Kind ganz und gut zur Welt gekommen, wäre es nicht an seinem köstlichsten Gliede ein Märtyrer geworden. Siehe, so ist doch der Himmel mein Zeuge, dass ich in der Ergießung der heißesten Wünsche für die Wohlfahrt meines Kindes nie gewünscht hätte, sein Haupt mit mehr Ruhm und Ehre zu krönen, als womit Georg oder Eduard es begrenzen könnten. Aber nun, leider, da ihm das größte Unglück widerfahren ist, muss ich dem entgegenwirken und es durch das größte Glück aufheben. Er soll Trismegistus getauft werden, Bruder. Wünsche, dass es gut anschlagen mag. Wir wollen noch alles wieder in Ordnung bringen. Dieser Trismegistus war das größte von allen irdischen Wesen. Er war der größte König, der größte Gesetzgeber, der größte Philosoph und der größte Priester. Und Ingenieur? Versteht sich. Meines Vaters Meinung in diesem Punkte war, dass es eine sonderbare Art von magischer Kraft gäbe, welche gute oder böse Namen, wie er sie nannte, unserem Charakter und unserer Aufführung unwiderstehlich eindrückten. Wie manche Cäsars und Pompejien, pflegte er zu sagen, sind durch bloßen Einfluss der Namen ihrer würdig geworden. Und wie manche gibt es, fügt er hinzu, die ungemein viel Gutes in der Welt gestiftet haben möchten, wäre ihr Charakter und Mut nicht gänzlich unterdrückt und niedernikodemisiert. Ihr Sohn, ihr geliebter Sohn, von dessen sanftem und aufgeräumtem Naturell Sie so viel zu erwarten haben, ihr Fritzchen, mein Herr, wollten Sie ihn um alles in der Welt wohl Judas haben taufen lassen? Und wäre Ihr Sohn Judas getauft worden, die habsüchtige und verräterische Idee, die von dem Namen so unzertrennlich ist, würde ihn sein ganzes Leben durch wie ein Schatten verfolgt und ihn zuletzt, trotz Ihrem Beispiele, Herr, zu einem Schabhals und Schurken gemacht haben. Allein unter allen Namen in der weiten Welt hatte er den unbezwinglichsten Widerwillen gegen Tristram. Von keinem Dinge auf dem Erdboden hatte er einen niedrigeren und verächtlichern Begriff, indem er dafür hielt, es könne unmöglich in rerum naturae etwas anderes hervorbringen, als was höchst gemein und elend wäre. Ob man jemals erzählen gehört, fragte er von einem Menschen, der Tristram geheißen und etwas Großes oder Andenkenswertes verrichtet. Nein, pflegte er zu antworten. Tristram, es ist eine Unmöglichkeit. Melancholischer, zweisilbiger Klang, der in seinen Ohren mit Glasklump oder jedem anderen Spottnamen unter der Sonne im Einklange steht. Herr, Herr, das Kind ist so schwarz im Gesicht als meine... Als ihr was? Oh Himmel, Herr, das Kind hat die Krämpfe. So gib sie mir meine Beinkleider vom Stuhle her. Sie haben keinen Augenblick Zeit, sich anzukleiden, Herr. Und wo ist Herr Jorek? Ist nirgends zu finden. Aber sein Kaplan ist im Besuchszimmer und hat das Kind schon auf dem Arm und wartet auf den Namen. Und Madame sagte mir, ich sollte geschwind laufen und fragen, weil doch Herr Hauptmann Schändige Vater ist, ob's nicht nach ihm heißen sollte. Wenn man gewiss wüsste, dass das Kind nicht aufkäme, täte man ebenso gut, dem Bruder Tobi das Kompliment zu machen. Es wäre in dem Falle sogar schade, einen so großen Namen als Trismegistus daran zu verschwenden. Aber er kann besser werden. Nein, nein, ich will aufstehen. Es ist keine Zeit! Das Kind ist so schwarz als meine Schuhe! Trismegistus! Aber warte sie! Sie ist ein durchlöchertes Sieb, Susanna. Kann sie wohl Trismegistus in ihrem Kopfe über die Galerie tragen, ohne etwas davon zu verspillen? Das dächt ich. Ich will mich hängen lassen, wenn ich's denke. Es ist kein anderer christlicher Name in der Welt, der mit Tris anfängt, als Tristram. Ja, ja, Tristram Gistus. Es ist nichts zu Gistussen dabei. Es ist mein eigener Name. Tristram, ich taufe dich im Namen... Und so weiter. So ward ich Tristram getauft, und Tristram werd ich wohl heißen bis an mein seliges Ende. Sie hat doch den Namen nicht vergessen. Nein, nein. Und das Kind ist besser. Und wie geht's Ihrer Wöchnerin? Recht gut, nach den Umständen. Psst. Alles Licht, was ich für jetzt dem Hörer geben kann, besteht darin, dass mein Vater den Augenblick, da er psch sagte, sich herumdrehte und mit der einen Hand seine Beinkleider, deren Knöpf aufgesprungen, in die Höhe haltend und mit dem Schlafrocke auf dem anderen Arme, wieder über die Galerie hin nach seinem Bette ging, etwas langsamer, als er gekommen war. Ich wollte, ich könnte ein Kapitel über den Schlaf schreiben. Es ist eine wackere Materie. Und doch, so wacker sie ist, so wollte ich dennoch eher ein Dutzend Kapitel von Knopflöchern zu schreiben unternehmen. Und zwar geschwinder und mit mehr Ruhm als ein einziges hierüber. Knopflöcher. In der bloßen Idee steckt schon etwas Erfreuliches. Aber ach und wahrhaftig, ich habe ohnedem schon alle Hände voll zu tun. Versprach ich nicht der Welt ein Kapitel von Knoten, zwei Kapitel vom rechten und verkehrten Ende eines Frauenzimmers, ein Kapitel von Zwickelbärten, ein Kapitel von Wünschen, ein Kapitel von Nasen, nein, das habe ich abgetan, ein Kapitel von meines Onkels Züchte, zu geschweigen eines Kapitels über die Kapitel, welche ich fertig machen will, ehe ich mein Haupt zur Ruhe lege. Bei meines Urgroßvaters Zwickelbarte, ich komme in diesem Jahr nicht mit der Hälfte aller der Kapitel zustande. Nun ist dies Jahr, müssen Sie wissen, bereits mein Kapitel über die Kapitel, welches ich zu schreiben versprach, ehe ich mein Haupt zur Ruhe legte. Und ich halte es also für die beste Gelegenheit, mein Gewissen völlig frei zu machen, ehe ich mich niederlege, um der Welt gerade herauszusagen, was ich von der Sache weiß. Oh. Das Kapitel, nämlich Ruhepunkte des Gemüts sind, dass sie der Imagination aufhelfen oder etwas aufheften oder dass sie in einem Werke von dieser dramatischen Einkleidung ebenso wesentlich sind als die Abwechslung der Szenen. Vom Schlafe aber, ich weiß, ich bringe nichts drüber heraus, bevor ich beginne. Die Welt genießt andere Vergnügungen, sagt schon Montaigne, wie sie des Schlafs genießt, ohne ihn zu schmecken oder zu fühlen, indem er vorübereilt. Mein Körper ist für anhaltende, aber nicht für plötzliche und heftige Erschütterungen gemacht. Seit einiger Zeit vermeide ich alle heftigen Bewegungen. Des Gehens werde ich nie müde. Von Jugend auf aber habe ich nicht gern auf Steinpflaster reiten mögen. Ich mag gerne hart und alleine liegen. Und sogar ohne meine Frau. Dieses letzte Wort mag den Glauben der Welt stutzig machen. Bedenken Sie aber, die Wahrheit ist nicht allemal wahrscheinlich. Und so viel vom Schlafe. Soweit also mein Kapitel über die Kapitel, welches ich für das beste Kapitel in meinem ganzen Werke halte. Und glauben Sie mir auf mein Wort, wer es nur liest, ist ebenso nützlich beschäftigt, als ob er Hirse ausläse. Wenn's meine Frau nur wagen will, Bruder Tobi, so sollen sie Trismegistus anziehen und zu uns herunterbringen, derweil du und ich frühstücken. Geh ihr, Obadja, und sage Susanna, sie soll herkommen. Sie ist eben hinaufgerannt und seufzt und heult und ringt die Hände, als ob ihr das Herz in Stücke springen wollte. Das werden hübsche 6 Wochen werden. Hübsche 6 Wochen werden wir erleben, Bruder Tobi. Feuer, Wasser, Weiber, Wind, Bruder Tobi. Es ist wieder ein Unglück. Das ist so viele widersinnige Elemente zu haben, die losbrechen und in jedem Winkel eines Mannes Hause im Triumph herumfahren. Es fruchtet der Ruhe einer Familie sehr wenig, Bruder Tobi, dass du und ich über uns selbst Meister sind und hier still und ruhig sitzen, derweil solch ein Sturm über unseren Häuptern pfeift. Was hat sie denn da zu winseln, Susanna? Sie haben das Kind Tristram getauft. Hm? Und meine Madame hat darüber eben einen historischen Anfall gehabt. Nein, ich kann nichts dafür. Ich hab's ihm recht gesagt. Tristram Gistus. Mache nur Tee Für dich allein, Bruder Tobi. Gehe er nach dem Bosselplatz, Obadja, zum Modell meiner Festungswerke und rufe ihm Etrim, meinen Burschen. Als das Unglück mit meiner Nase so schwer auf meines Vaters Haupt fiel, wie sich der Hörer erinnert, ging er flugs Trepp auf und warf sich über sein Bett. Und hieraus, oder er müsste eine tiefe Einsicht in die menschliche Natur haben, wird er willig sein, einen Umlauf ebensolcher steigender und fallender Bewegungen wegen des Unglücks mit meinem Namen von ihm zu erwarten. Nichts. Das verschiedene Gewicht, mein teurer Herr. Ja, was Gewicht? Die verschiedene Verpackung zweier Widerwärtigkeiten von einerlei Gewicht macht schon eine himmelweite Verschiedenheit in unserer Art und Weise, wie wir solche aufnehmen und tragen. Noch keine halbe Stunde ist es her, dass ich, in der großen Eil und Hast eines armen Teufels, der uns liebe tägliche Brot schreibt, einen druckfertigen Bogen, den ich eben sorgfältig rein abgeschrieben hatte, statt des Entwurfs patsch ins Feuer warf. Stracks riss ich mir die Perücke ab und warf sie mit aller möglichen Gewalt gerade auf an den Balken. Ich fing sie zwar im Herunterfallen wieder auf, aber damit war es auch vorbei. Und denke ich auch nicht, dass sonst etwas in der Natur mir eine so unmittelbare Erleichterung verschafft hätte. Mein Vater aber ging ganz gesetzt mit seiner Betrübnis aus nach dem Fischteiche. Euer Gnaden haben gehört, glaube ich, von dem Unglücke, das vorgefallen ist. Oh ja, Trim. Und es geht mir sehr nahe. Mir geht's auch recht nahe. Ich hoffe aber, euer Gnaden kennen mich und wollen also nur nicht glauben, dass ich im geringsten schuld daran bin. Er, Trim, Susannens und des Kaplans Unverstand ist's. Aber euer Gnaden, was konnten die miteinander im Garten zu schaffen haben? Auf der Galerie, meint er, Trim. Korporal Trim, Korporal Trim. Zwei Unglücke sind mindestens zweimal so viel, als es braucht, auf einmal davon zu sprechen. Das Unheil, dass die Kuh, wo im Garten eingebrochen, in unseren Fortifikationen angerichtet hat, kann ich dem gnädigen Herrn schon hernach erzählen. Mein Onkel Tobi stieg den Augenblick ab. Ich habe doch nicht bemerkt, dass Ihr Onkel Tobi zu Pferde saß. Nun, es war das Steckenpferd, welches mein Onkel Tobi beständig ritt. Nach meiner Meinung ein Steckenpferd, das schon eine Beschreibung wert ist. Die Geschichte der Wunde eines Soldaten lässt ihn ihre Schmerzen vergessen. Wenigstens dachten die so, die meinen Onkel besuchten, und bei ihren täglichen Besuchen lenkten sie, aus einer Höflichkeit, die sich auf diesem Glauben gründet, sehr oft die Unterredung auf diesen Gegenstand, die Blessur meines Onkels am Latzbein. Und von diesem Gegenstande lief dann das Gespräch gemeiniglich auf die Belagerung selbst hinaus. Die Unterredungen waren unendlich gut gemeint, und mein Onkel Tobi verspürte dadurch große Erleichterung. Und würde noch weit mehr dadurch erhalten haben, hätten sie ihn nicht in die eine und andere unvermutete Verlegenheit gesetzt, die seine Genesung um 3 volle Monate verzögerten. Diese häufigen Verlegenheiten, worein er geriet, entstammten aus den fast unüberwindlichen Schwierigkeiten, die er dabei fand, seine Erzählung deutlich vorzutragen und solch klare Begriffe von dem Unterschiede zwischen der Böschung und der Grabenböschung, dem Glacis und gedeckten Gang, dem Halbmonde und Ravelin zu geben, dass seine Gesellschaft völlig verstünde, was und wovon er spräche. War's denn ein Wunder, dass mein Onkel gegen Ende des 3. Jahres auf den Gedanken verfiel, den praktischen Teil der Kriegsbaukunst in den Garten zu verlegen und dort auszuheben in verkleinertem Maßstabe und zur ständigen Demonstration? Und das Vergnügen daran überströmte ihn gleich einer zurückgehaltenen Quelle mit verdoppelten Kräften. Wie mein Onkel Tobi und Korporal Trim diese Sache angriffen, nebst der Geschichte ihrer Feldzüge, welche gar nicht leer an Begebenheiten waren, kann eine ganz interessante Nebenhandlung abgeben, die mit der Haupthandlung dieses Dramas fortläuft. Jetzt aber muss der Vorhang fallen und der Schauplatz verwandelt sich wieder in das Wohnzimmer mit dem Kaminfeuer. Ich gebe nichts drum, Trim, wenn es nur auf mich ankäme. Aber mein Bruder, der sich darüber nicht singen noch sagen lässt, behauptet, dass an den Taufnamen viel mehr gelegen ist, als Ungelehrte wohl meinen. Denn er sagt, solange als die Welt steht, hätte noch kein Mann, der Tristram geheißen, eine groß- oder heldenmäßige Tat ausgerichtet. Ja, wenn's nach ihm geht, Trim, so kann ein Mensch weder gelehrt sein, noch weise, noch tapfer, der nicht... Es ist nichts dran, mit eurer Gnaden wohlnehmen. Ich focht ebenso gut, als ich im Regiment Trim hieß, als dass sie mich Jakob Butler hießen. Was mich anbelangt, ob ich mich gleich vor Eigenlob schämen würde, Trim, aber hätte ich auch Alexander geheißen, ich hätte doch bei Namur nicht mehr tun können als meine Pflicht. Gott ehre mir, euer Gnaden. Denkt ein Mann wohl an seinen Taufnamen, wenn er ins Treffen geht? Oder Trim, wenn er in den Laufgräben steht? Oder wenn er auf eine Bresche losmarschiert? Ja! Oder... die Linien forciert! Oder dem feindlichen Peloton gegenübersteht! Schlagen! Schlagen! Oder wenn er einen Glacis hinaufmarschiert. Indessen, so wie es am Fischteiche angestimmt, des Vaters Klagelied. Ode! Hart ist und steif der Sang der Minne, wenn Julia nicht die Tonart weicht, nur ihre Hand berührt. Lust der Sinne, wohin niemals ein Künstler reicht, den schönsten aller süßen Töne, dessen Sympathet Schall unumschränkt die Welt beherrscht mit seiner Schöne. Oh, Julia. Wie einem Autor oft das Leben sauer gemacht wird. Des Vaters Klagelied. Des Vaters Klagelied. Flink, flink. Nun? Unglücklicher Tristram. Kind des Zorns, Kind welcher Lenden, der Unterbrechung, des Missverständnisses, des Missvergnügens, gezeugt in den abnehmenden Tagen deines Vaters, da schon das Siegel seiner Geister und seines Körpers anfing, stumpf zu prägen, da Lebenswärme und Lebenssäfte, Elemente, welche die deinigen hätten stählen sollen, schon im Verfliegen waren und nichts übrig blieb, wodurch dein Keim zu stärken als embryonische Negationen. Es ist nicht sonderlich erklecklich, Bruder Tobi, wenn's am besten geht, und verlangte alle die kleine Hilfe, die Sorgen und Fürsichtigkeit auf beiden Seiten bewirken könnten. Aber wie ist uns der Pass verhauen? Was für ein unruhiges Fassbinderleben führte die Mutter, und folglich auch ihr Fötus mit ihrer abgeschmackten Gelüsterei nach ihren Wochenbetthalten in London, in der Stadt. Sie kochte innerlich, als ich ihr versagt, und das war 10-mal schlimmer fürs Kind. Und noch dazu, was für Battalien hatte sie nicht mit mir gefochten und welche Stürme gelaufen über die Hebamme und gegen den Arzt. Und schließlich, was für einen Purzelbaum hat bei aller meiner Fürsicht mein System mit dem Kinder schon im Mutterleibe machen müssen. Sein Kopf musste der Hand der Gewalttätigkeit herhalten. Und doch, noch wär ihm zu helfen gewesen. Narr, Geck, Laffe, man geb ihm nur eine Nase. Kröpel, Zwerg, Geiferbart, Tölpel. Lass ihn gebildet sein, wie er will. Das Glückspförtchen steht offen. O Licetus, Licetus. Wäre mir ein Fötus beschert gewesen, 5½ Zoll lang wie du, ich hätte dem Schicksal Trotz geboten. Noch, Bruder Tobi, war nach all diesem ein Wurf auf dem Würfel für unser Kind übrig. O Tristram, Tristram, Tristram. Ich sehe es klar. Es ist wegen meiner eigenen Sünden, Bruder Tobi. Oder wegen der Sünden und Torheiten des Geschlechts der Schändi, das der Himmel für gut befunden hat, mit seiner schwersten Artillerie gegen mich auszurücken, und dass die Wohlfahrt meines Kindes der Punkt ist, auf welchen sie mit aller ihrer Macht spielen sollten. So was sollte einem die ganze Welt um die Ohren herumschleudern, Bruder Walter, wie du da klagst. Wir wollen zum Herrn Yorick schicken. Schicke zu wem du willst. Mein Vater hatte eine Art an sich, wenn ihm etwas sehr in die Quere ging, besonders im ersten Anfalle seiner Ungeduld, sich zu wundern, warum er geboren worden. Zu wünschen, dass er unter der Erde läge. Zuweilen noch ärger. Und wenn die Reizung sehr weit ging und Betrübnis seine Lippen mit mehr als gewöhnlichen Kräften berührte, Herr, Sie hätten ihn kaum von Sokrates selbst unterscheiden sollen. Sagen Sie, kann dem Dinge noch Wandel geschafft werden, Yorick? Denn nach meiner Meinung geht's nicht. Ich verstehe mich wenig aufs geistliche Recht. Weil ich aber unter allen Übeln die Ungewissheit für das Quälendste halte, so werden wir doch wenigstens das Ärgste zu wissen bekommen. Ich hasse die großen Mahlzeiten. Yorick hörte meinem Vater immer sehr aufmerksam zu. Es war eine Würze von Weisheit auf eine unerklärliche Weise mit den wunderlichsten Grillen bei ihm vermischt. Und er hatte zuweilen mitten im dunkelsten seiner Eklipsen solche helle Blitze, die sie fast wieder gut machten. Vorgesehen, mein Herr, wenn Sie es ihm nachmachen. Auf die Größe der Mahlzeit kommt's hier nicht an. Wir wollen ja nur, Herr Schindy, auf den Grund des Zweifels kommen, ob sich der Name umtauschen lässt. Und da die Bärte so mancher Kommissarien, Konsistorialen, Advokaten, Deputierten, Registratoren und der geschicktesten unserer Schultheologen nebst anderen sich an einem Tische versammeln werden. Nun, meine lieben Antischendianer, meine fix und fertigen Kunstrichter und Brüder in Gänsekiel und Sie, äußerst subtile Staatsmänner und kluge Doktores, oh, stecken Sie Ihre Bärte nur in die Taschen, berühmt wegen Ihrer Ernsthaftigkeit und Weisheit. Und da Didius Sie so dringend eingeladen hat, wer wollte wohl in Ihrer Verlegenheit eine so schöne Gelegenheit versäumen? Alles, was nötig sein möchte, besteht darin, dass wir Didius benachrichtigen und dass er nach Tisch das Gespräch über die Materie einlenke. So soll mein Bruder Tobi mit uns gehen. Lass aber eine alte Knotenperücke und meine gestickte Montierung die ganze Nacht am Feuer hangen, Trim. Sie haben eben ein neues Kapitel eingehoben! Ein neues Kapitel! Ein neues Kapitel! Wie heißt der Titel des Kapitels, wenn ich bitten darf? Ich glaube... Ums Himmels Willen, bleiben Sie aus dem Kapitel, wenn Sie sich wollen raten lassen. Wir wollen in der Kutsche hinfahren. Hör er, ist das Wappen geändert, Obadja? Hat der Maler das Wappen an der Kutsche überbürstet, sag ich? Die Kutsche inwendig und die Sitzkissen habe ich rein ausgebürstet. Der Maler hat nichts gebürstet. Wir wollen reiten. Von allen Dingen in der Welt, die Politik ausgenommen, ist die Heraldik den Geistlichen am wenigsten bekannt. Das tut nichts. Ich möchte doch nicht mit einer solchen Sau in meinem Wappenschilde aufziehen. Wir wollen reiten. Oh, seht doch! Da reitet er wie ein Tollkopf. Sporenstreichs durch ein ganzes Rudel von Malern, Musikanten, Poeten, Biografen, Physikern, Advokaten, Logikern, Komödianten, Scholastikern, geistlichen Staatsmännern, Soldaten, Kasuisten, Kunstliebhabern, Prälaten, Päpsten und Ingenieuren! Sie! Ist er nicht mitten ins Gerüst der kritischen Zimmerleute gejagt? Er wird sich an ihren Balken das Gehirn ausrennen. Er wird abgeworfen. Verliert den Sattel. Da liegt er. Er bricht den Hals. Nein, er ist wieder herausgetrabt. Diesen Augenblick haben Sie einen König überritten. Da wäre es weit mit den Königen gekommen, wenn sie sich von Leuten meinesgleichen überreiten ließen. Sie haben es getan. Ich leugne es. Und hier stehe ich nun mit meinem Zaume in einer Hand und dem Hute in der anderen, meine Historie zu erzählen. Und wie heißt sie? Sie sollen hören. im nächsten Kapitel. Ja, wäre ein solches Versehen mit dem Taufnamen vor der Reformation gemacht worden, da noch der Taufaktus in Latein gehalten ward, so hätte vielerlei dabei vorgehen können. Ich will, so ich dies zu malen versuche, mir den Pinsel von keinem Blasinstrumente leiten lassen, welches jemals geblasen worden, weder diesseits noch jenseits der Alpen. Ebenso wenig will ich dabei weder seine Anfüllungen noch Entleerungen in Untersuchung nehmen, noch seine nicht natürlichen Dinge berühren. Gastriferus zum Beispiel tauft Hans Strohlings Kind in Gomine Gatris, etc., etc., anstatt in Nomine Patris und so weiter. Heißt das eine Taufe? Nein, sagen die geschicktesten Kanonisten. Insofern, als die Wurzel eines jeden Wortes aufgerissen und ihr Sinn und Meinung auf einen entfernten und ganz anderen Gegenstand verpflanzt worden. Ergo ist eine solche Taufe ungültig. Wie zu erweisen war. Dann aber muss die Intention des Priesters bewiesen werden, dass er die Worte habe recht aussprechen wollen. Ganz recht. Und davon, mein lieber Herr Amtsbruder Didius, haben wir einen ähnlichen Fall in einem Dekrete der Dekretalien des Papstes Leo III. Herrn Schendys Kind hat ja aber nichts mit dem Papst zu schaffen. Es ist ja erwiesenermaßen das Kind eines protestantischen Mannes, das man Tristram getauft hat. Gegen Wunsch und Willen seines Vaters, seiner Mutter und aller übrigen Blutsverwandten. Es ist nicht nur, mein guter Jorik, unter den besten Rechtslehrern und Advokaten des Landes die Frage aufgeworfen worden, ob die Mutter mit ihrem Kinde in Blutsverwandtschaft stehe. Da das Kind zwar vom Blute und Samen der Eltern sein mag, dennoch die Eltern nicht von seinem Samen und Blute sind. Insofern die Eltern nicht von dem Kind gezeugt werden, sondern das Kind von den Eltern. Da treiben Sie Ihren Beweis wahrlich zu weit. Denn in der Natur ist kein Verbot, obgleich im levitischen Gesetz, dass jemand mit seiner Großmutter ein Kind zeugen könne. In diesem Falle, angenommen, dass es eine Tochter wäre, stünde sie in Verwandtschaft sowohl mit... Wer aber hat wohl jemals daran gedacht, seine Großmutter zu beschlafen? Der Jüngling, von dem selten erzählt. Sie schliefen bei meiner Mutter, Papa, sagte er. Warum sollte ich nicht bei ihrer schlafen? Nun, lieber Herr Jorik, auf welche Art ist denn endlich die Sache mit Tristram von diesen gelehrten Männern entschieden? Sehr hinlänglich. Kein Sterblicher hat was damit zu schaffen, mein lieber Herr Hauptmann. Denn Madame Schendy, die Mutter, ist nichts weniger als seine Blutsverwandte. Und da doch die mütterliche Seite die sicherste ist, so ist folglich Herr Schendy ihm noch weniger als nicht. Kurz, er ist nicht so nah mit ihm verwandt, Herr, als ich. Das und kann wohl sein. Yeah. Himmel! Was für vortreffliche Arbeit würden wir machen! Wie würde mir es fließen! Wie lustig würde für Leser und Hörer meine Feder fliegen! Und Sie, gerechter Himmel, mit was für Entzücken würden auch Sie sitzen und lesen und hören! Meine Tinte brennt mir an die Finger, es zu versuchen. Und ist's getan, so wird's noch ärger werden. Sie wird, besorge ich, mein Papier anzünden. Psch, psch. Nein, ich darf's nicht wagen. Psch. Oh, es ist zu viel, mir wird nicht wohl. Psch. Psch. Psch. Es ist mehr, als die Natur ertragen kann. Psch. Wer hält mich? Es geht alles mit mir rund. Psch. Psch. Mir wird schwarz vor den Augen. Ich sterbe. Ich bin tot. Psch. Psch. Psch. Helft! Helft! Helft! Lasst nur. Mir wird schon ein wenig besser. Ein Zwerg, der eine Messstange holt, um seine eigene Größe daran zu messen, der ist, auf mein Wort, in mehr als einer Hinsicht ein Zwerg. Damit sei genug vom Ausreißen der Kapitel gesagt. Muss mal. Ich muss mal. Kein Nachttopf unterm Bett. Kann mein kleiner Herr sich nicht behelfen? Muss mal. Kann mein Liebling es nicht einmal so machen, dass er aus dem Fenster... Was ist des Menschen Leben? Ist's nicht bald hier, bald dort? Aus einer Sorge in die andere? Eine Ursache des Verdrusses zugeknöpft, eine andere wieder auf. Wenn es nur recht geraten mag. Sag mir doch um Gottes Willen, was für Kräuter. Wenn du das wissen willst, musst du nach dem Doktor Slapp schicken. Oh, Tristram, Tristram. Wenn es nur erst einmal so weit wäre, so soll das Ansehen, das dich als Schriftsteller begleiten wird, den manchen Übeln das Gegengewicht halten, die dich als Mann befallen haben. Das eine wird dir noch recht sanft tun, wenn du das andere schon längst vergessen haben wirst. Das Licht. Näher. Hierher. Ich mag nicht hinsehen. Ich meines Teils bin entschlossen, kein anderes Buch zu lesen als mein eigenes. Solange ich lebe. Du unverschämte, leichtfertige Dirne. Du ganz verantwortungsloses Ding. Ich habe noch keinen Menschen um seine Nase gebracht. Was Sie dagegen nicht von sich sagen können. So! Jawohl! Nur getrost, liebster Hörer. Ich bin großmütig. Mir genügt es schon, dass ich dich wieder in meiner Gewalt habe. Mich aber des Vorteils zu bedienen, den jetzt das Glück des Federkiels über dich gewonnen hat, das wäre zu arg. Nein, bei dem großmächtigen Feuer, welches das visionäre Gehirn erwärmt und dem Geist auf überweltlichen Bahnen voranleuchtet, ehe ich ein wehrloses Geschöpf zu dieser Sklavenarbeit zwingen und dir, arme Seele, für 50 Seiten Geld abnehmen wollte, die ich kein Recht habe, dir zu verkaufen, lieber wollte ich, so nackt ich da bin, auf den Gebirgen Heidekraut grasen und darüber lächeln, dass mir der Nordwind weder mein Gezelt noch mein Essen brachte. Hat das Kind großen Schaden genommen? Bling, twing, twang. Die Troglodyten sagen nein. Brut, trut. Und ihre Theologen, Jorik, sagen uns... Es ist ein altes Brett von einer Geige. Theologisch gesprochen? Oder in der Sprache der Apotheker? Der Staatsmänner? Oder der Waschweiber? Wissen Sie, ob meine Geige stimmt oder nicht? Ich weiß nicht gewiss. Brut, brut. Aber Sie sagen uns, Bruder Tobi, dass es ihm Vorteil tue. Es sollten reine Quinten sein. Die Saiten sind grundfalsch. Vorausgesetzt, dass Sie ihn nach Ägypten reisen lassen. G-D-A-E, twang. Was das anbelangt, so wird er den Vorteil haben, wenn er die Pyramiden sieht. Der Steg ist eine Meile zu hoch und der Stimmstock liegt gar übern Haufen. Sonst, brut, brut, hör. Ist der Ton so übel nicht? Nun, so ist doch jedes Wort hiervon für mich so gut wie arabisch. Didel, didel, didel, dumm. Ich wünschte, es wäre in der ganzen Welt so. Ilus beschnitt eines Morgens sein ganzes Kriegsheer. Doch nicht ohne Kriegsrecht. Vor wahren Kennern ist gut spielen, aber dort steht ein Mann. Dort, nein, den mit dem Bündel unterm Arme meine ich nicht. Den feierlichen Mann im schwarzen Rocke. Ach, lieber Gott, ein einziger wackerer Stoß mit dem Bajonett ist mehr wert als alles das. Nicht doch den Herrn da mit dem Degen nicht. Der Meinung bin ich auch. Herrn, der Calliope selbst möchte ich lieber ein Capriccio vorspielen, als vor dem Manne meinen Bogen über die Seiten hin und her ziehen. Gerade das Gegenteil ist meine Meinung. Twaddle-diedle, twedel-diedle, twiedel-diedle, twoddle-diedle, twoodle-diedle, prut, trut, krisch, krasch, krasch. Sie können es nicht mehr aushalten, Herr, das sehe ich. Sie sehen aber, ihm tut's nicht weh. Und nähme auch Apollo selbst nach mir seine Leier. Er kann nicht machen, dass es ihm sanft tut. Didel, didel, didel, didel, didel, didel, hum, dum, drum. Nun, mein lieber Herr Doktor, wie gebärt sich mein junger Delphin bei der Sache? Sagen Sie uns doch, wie haben Sie das Kind gefunden? Es wird wohl eine Phimosis werden. Euer Gnaden und Hochwürden lieben die Musik, und Gott hat ihnen allen gesunde Ohren gegeben, und einige unter ihnen spielen selbst vortrefflich. Trut, brut, brut, trut. War wohl jemals ein armer Schlucker von Landjunker in einer solchen Verlegenheit? Ich würde ihn öffentlich zeigen, beim großen Roland auf dem Markt. Das wird nichts nützen. Oh, ich kenne jemand, bei dem ich ganze Tage sitzen und zuhören möchte, dessen Kunst darin besteht, dass er für die Empfindungen spielt, der mich mit Freuden und Hoffnungen beseelt und die geheimsten Triebfedern meines Herzens in Bewegung setzt. Wenn Sie mich um 20 Taler ansprechen wollen, welches gemeiniglich 40 mehr sind, als ich zu missen habe, oder Sie, mein Herr Apotheker oder Schneider, gern Ihre Rechnungen bezahlt haben wollten, dann müssten Sie kommen. Ich will ihn doch in Hosen stecken. Lasst die Leute sagen, was sie wollen. Wachsen, wachsen, 5 Jahre wachsen, mit den Geifertüchlein unterm Kinn. Wachsen, wachsen, wachsen. Und die schöne Statue steckt noch beständig mitten im Marmorblocke. Wachsen, wachsen, lernen, lernen, lernen, lernen. 4 Jahre reisen im Lande ABC und AB ab. Lernen. Und die schöne Statue steckt noch beständig mitten im Marmorblocke. Wachsen, wachsen, lernen, lernen, lernen, lernen. 1,5 Jahre seinen Namen schreiben zu lernen. Einordnen, einordnen. Und die schöne Statue steckt noch beständig mitten im Marmorblocke. Wachsen, wachsen, lernen, einordnen, einordnen. Parieren, parieren. 7 lange ausgeschlagene Jahre über Griechisch und Latein. Und die schöne Statue steckt noch beständig mitten im Marmorblocke und ist noch nichts weiter getan, als die Werkzeuge geschärft, um sie herauszumeißeln. Wachsen, wachsen, lernen, einordnen, einordnen, parieren, parieren, parieren, horchen, gehorchen, 4 Jahre über seinen Probationen und Negationen. Es ist ein jämmerliches Gezauder. 5 Jahre mit dem Geifertüchlein unterm Kinn. 4 Jahre Reisen im Lande ABC und AB ab. Mit den 1,5 Jahre seinen Namen schreiben zu lernen. 7 lange ausgeschlagene Jahre über Griechisch und Latein. 4 Jahre über seinen Probationen und Negationen. Kein Wunder, wenn Eudamides den Xenokrates in seinem 70. Jahre fragte: Wenn du, alter Mann, jetzt noch über die Weisheit forschest und disputierst, wo willst du Zeit hernehmen, sie auszuüben? Sakra! Ihr ganz gehorsamster Diener, Madame. Ich habe Ihnen sehr viel Mühe gemacht. Ich wünsche, es mag anschlagen. Sie haben mir aber noch eine große Öffnung im Rücken gelassen. Und da, hier vorne, ist ein großes Stück abgefallen. Was soll ich mit diesem Fuße anfangen? Damit werde ich England niemals erreichen. Revolutionen, wollte ich sagen. Wahrhaftig Revolutionen, wollte ich sagen, Bruder Tobi. Evolutionen ist Unsinn. Unsinn ist doch auch nicht. Aber ist's nicht Unsinn, den Faden eines solchen Gesprächs über eine solche Veranlassung zu zerreißen? Die Welt selbst, Bruder Tobi, muss ein Ende nehmen. Kommen Sie, Herr. Setzen Sie sich auf einen Packen Exemplare. Sie sind doch besser als nichts. Hätten Sie wohl geglaubt, mein Herr, dass in der ganzen Welt eine solche Menge Müller-Esel anzutreffen sei? Wie sie uns zensierten und rezensierten, als wir dort am Grunde jenes kleinen Tales über den Bach gingen. Und als wir über den Hügel da kletterten und ihnen eben aus dem Gesichte kommen wollten, Gott bewahr uns, was sie alle miteinander für ein Geschrei anstimmten. Sag an, guter Schäfer, wem gehören alle diese Esel? Der Himmel bescher ihnen Disteln die Fülle. Was, bekommen sie keine Striegel zu sehen? Werden sie des Winters nicht in den Stall gebracht? Schreit nur lustig zu! Die Welt ist tief in eurer Schuld! Lauter noch! Das ist noch nichts! Wahrhaftig, man springt übel mit euch um. Wär ich ein Müllertier, das erkläre ich feierlich. Vom Morgen bis in die späte Nacht schrie ich beständig in G-Dur fort. Oh, gegen alle Regeln, Milord, gegen alle Grammatik. Ja, ich habe es genau auf meine Wetteuhr bemerkt, Milord, ja. Ich auch. Ich sah genau auf meine Wetteuhr, Milord. Oh, es ist ganz schief von krumm. Ihr Buch, Milord, ein völlig unregelmäßiges Ding. Kein einziger Winkel der 4 Ecken war ein rechter Winkel. Ich hatte Lineal und Zirkel und so weiter in meiner Tasche, Milord. Auf mein ehrliches Gewissen, niemals ist wohl ein armes Brustwams Ärger zermaddelt worden. Als seit den letzten 3 Vierteljahren das meinige. Hast du nicht, so kannst du nicht. Häuster, Klitsch, Klatsch, Piff, Paff, Hieb und Stoß. In die Länge und in die Quere haben sie es mit zerreckt und zerfetzt, zerrissen und zersplissen, ihr Herren Journalisten. Wie konnten sie es übers Herz bringen, mein Brustwams so jämmerlich zuzurichten? Und das epische Gedicht, ja, das ich auf euer Gnadenwunsch besehen habe. Ja, ich habe seine Länge, Breite und Tiefe aufgenommen, ja, und es zu Hause nach einem genauen bosüschen Maßstab ausgemessen und finde seine Verhältnisse durchgängig falsch, ja. Es ist ein elendes Gesudel, Milord. Keine einzige Periode ist richtig und pyramidalisch gebaut. Und was er nicht dafür fordert. Denn man findet nichts darin. Kein Kolorit, keinen Ausdruck, keine Grazie, keine Klarheit, keine Gelehrsamkeit, keine keinen sanften Schimmer und keine großen Umrisse. Der ganze Schwarm ist mit dem Firlefanz der Kritikerei so behängt und befetischt. Ihre Köpfe, meine Herren, sind so vollgepfropft von Zirkeln und Richtscheiden. Und sie sind alle Minuten so begierig, sie bei jeder Gelegenheit anzulegen, dass ein Werk von Genie lieber auf einmal den Weg alles Fleisches gehen möchte, als sich von ihnen langsam zu Tode prickeln und martern zu lassen. Gerechter Himmel, lass mir die Geduld nicht ausreißen. Unter allem Geschwätze, das in dieser geschwätzigen Welt geschwatzt wird, obgleich das Geschwätz der Andächtler das Schlimmste sein mag, ist das Kennerkunstrichtergeschwätz das unausstehlichste. 50 Meilen reiste ich darum zu Fuß, denn ich habe kein Pferd, das die Reise aushielte, um dem Manne die Hände zu küssen, dessen liebreiches Herz, die Zügel seiner Einbildungskraft, den Händen seines Autors überliefert, der sich befriedigen lässt, ohne zu wissen wie, und nicht fragt warum. Hat er schon einen weißen Bären gesehen? Nein, Euer Gnaden. Er könnte doch wohl davon sprechen, Trim, wenn's erfordert würde. Wie ist das möglich, Bruder? Da der Korporal niemals eingesehen hat. Das ist's eben, was ich will. Und die Möglichkeit erhält aus Folgendem. Einen weißen Bären. Recht wohl. Hab ich je einen gesehen? Hätte ich je einen sehen können? Werd ich je einen zu sehen bekommen? Müsste ich denn einen gesehen haben, oder kann ich einen zu sehen bekommen? Ich wollte, ich hätte einen weißen Bären gesehen, denn wie kann ich mir ihn sonst vorstellen? Wenn ich einen weißen Bären sähe, was würde ich sagen? Wenn ich niemals einen weißen Bären sehe, was dann? Wenn ich niemals einen lebendigen weißen Bären sehen kann, soll, muss oder werde, hab ich je sein Fell gesehen? Hab ich jemals einen gemalten gesehen, beschrieben? Hat mir nie von einem geträumt? Haben mein Vater, Mutter, Onkel, Tante, Brüder oder Schwestern jemals einen weißen Bären gesehen? Was würden Sie darum geben? Wie würden Sie sich dabei gebärden? Wie würde sich der weiße Bär benommen haben? Ist er wild, zahm, fürchterlich, rau, glatt? Ist der weiße Bär des Sehens wert? Ist's nicht sündlich? Ist er besser als ein Schwarzer? Die unvorhergesehenen Hindernisse, die mir, wie ich gestehen muss, auf 1000 Meilen weit nicht eingefallen wären, als ich meinen Weg antrat, die sich aber, wie ich nunmehr überzeugt bin, eher vermehren als vermindern werden, je weiter ich komme, haben mir einen Fingerzeig gegeben, dem ich entschlossen bin, zu folgen, solange ich lebe oder schreibe, welches bei mir einerlei bedeutet. Ein Fingerzeig. Und der ist, mich nicht zu übereilen, sondern gemächlich angehen zu lassen. Von meinem Leben nicht mehr zu notieren und herauszugeben als 2 Bände jedes Jahr. Und das kann ich, wenn man mich nur ungestört lässt und mein Verleger mich nur einigermaßen billig bezahlt, mein ganzes Leben hindurch aushalten. zu, Fuhrmann. Fahr zu. Was trödelst du so? Weiter! Weiter! Hü! Hü! Halt! Schneller! Schneller! Der Wünsche eines Menschen seine Ideen 90 Mal rascher fortstößt als das Fuhrwerk, worin er reist. Wehe der Wahrheit und wehe dem Wagen und dem Geschirr, es sei gemacht, wovon es will, worauf er die Ängste und den Ärger seiner Seele auslässt. Was fehlt denn schon wieder? Diable, es ist ein Strick gerissen. Ein Knoten aufgegangen. Nein. Also gerade ist gebrochen. Ein Schwengel ist abgeglitscht. Der Kollnagel ist los. Ein Splint zu schneiden. Einem Riemen. Einer Schnalle. Fehlt etwas. Das anders gemacht werden muss. Lass morgen früh Punkt 4 die Pferde angespannt sein. Ganz wohl, Herr, um 4, wenn's nur irgend möglich sein wird. Bei der heiligen Genevieve, ich mache sonst einen Lärm im Hause, dass die Toten davon aufwachen. Ärgeres wünsche ich Ihnen nichts, als dass Sie so beständig umhergerollt würden. Wie Sie sehen, ich bin sehr wohl bei Bauch. Und ich sage, je mehr Bewegung, umso mehr Unruhe. Und je mehr Ruhe, nach derselben Analogie, umso mehr Himmel. Ich aber, weil ich sehr mager bin, denke ganz anders und halte dafür, dass mehr Bewegung, umso mehr Leben und Freude, stillstehen aber oder langsam fahren, Hölle und Tod bedeute. Befände ich mich in solchen Umständen, dass ich's mit dem Tode ebenso bestellen könnte, wie ich's mit dem Apothekergesellen bestelle, wann und wie ich sein Klistier gesetzt haben will. So erklärte ich ganz gewiss, dass ich mich im Beisein meiner Freunde nicht ergeben würde. Und deshalb denke ich niemals ernsthaft auf die Art und Weise dieser großen Katastrophe, welche gemeiniglich meinen Gedanken ebenso viel Qual und zu schaffen macht, als die Katastrophe selbst. Sondern ich ziehe allemal einen Vorhang darüber, mit diesem Wunsche, dass der Lenker aller Dinge es so fügen möge, dass sie mich nicht in meinem eigenen Hause, sondern lieber in einem ehrbaren Wirtshause überraschen möge. Zu Hause, ich weiß es, wird mir die Betrübnis meiner Freunde und die letzten Hilfeleistungen, wie meine Stirn abzuwischen, mein Kopfkissen aufzuklopfen, welche mir die zitternde Hand der blassen Zuneigung erweist, dergestalt die Seele martern, dass ich an einer Krankheit sterben werde, die mein Arzt nicht argwöhnt. In einem Wirtshause hingegen kann ich die wenigen kalten Dienste, deren ich bedarf, mit etlichen Goldstücken bezahlen und werden mir solche ohne Kummer, aber mit pünktlicher Aufmerksamkeit geleistet. Allein, wohl zu merken, dieses Wirtshaus müsste nicht eben das Wirtshaus hier sein. Und wäre auch kein ander Wirtshaus in der Welt, so streiche ich doch dieses aus dem Kapitulationsvertrag. Alles das wohl überlegt. Und noch dazu, dass der Tod mir näher sein möchte, als ich's mir einbilde. Ich, der ich in der besten Hälfte meiner Tage abgemäht werden und nicht weiter davon kosten soll. Holla! Hey! Alles schläft noch auf beiden Ohren. Angespannt, Wagen geschmiert, Koffer aufgebunden. Hier, einen Nagel in diese Schiene geschlagen. Ich will keinen Augenblick verlieren. So früh morgens ein ganzes Haus aus dem Schlafe zu wecken. Bonjour. Guten Morgen. Sie haben ja Ihren Mantel schon sehr früh umgetan. Aber es ist ein kalter Morgen und Sie tun ganz recht. Besser ist armselig gefahren als prächtig gegangen und eine Verstopfung in den Halsdrüsen ist gefährlich. Und wie geht's Ihrer Geliebten? Ihrer Frau Gemahlin? Und Ihren Kleinen aus beiden Betten? Haben Sie kürzlich Nachricht von Herrn Papa und der Frau Mama? Und von der Schwester, der Tante, dem Onkel und den Cousins. Ich hoffe, Sie befinden sich auf dem Wege der Besserung von Ihren Schnupfen, Husten, Pfiffs, Zahnschmerzen, Fiebern, Strangurien, Gichten, Geschwulsten und Triefaugen. Hü! Hü! Hot! Bei der alten schwarzsammeten Maske meiner Großtante. Mit der Liebe geht es wie mit der Hirnerträgerei. Da nun aber diese Maske durch das häufige Vor- und Abnehmen. Nein, Madame, nicht da. Ich meine da, wo ich jetzt mit dem Zeigefinger hintupfe. Ehe dann sie vor dem Kutscher gesegneten Leibeswagen der Gegend des Kinnes ein wenig kahl geworden war. Wie sollen wir uns da helfen? Wollte sie keiner von unserer ganzen Familie wenn hernach ich mehr tragen. Wenn Sie wäre Hochwürden, würde ich mehr Wasser trinken. Und wenn ich Sie wäre, Madame, täte ich's auch. Die Maske von neuem überziehen zu lassen, das war die Maske nicht mehr wert. Und eine Maske zu tragen, die schon kahl war oder durch die man halb hindurchsehen konnte, war ebenso schlimm, als gar keine Maske haben. Sagt mir doch, ihr Gelehrten, sollen wir denn nur immer in kleinere Münze umwechseln und das Kapital so wenig vermehren? Sollen wir denn ewig neue Bücher machen, wie die Apotheker neue Mixturen, indem wir bloß aus einem Glase ins andere gießen? Sollen wir denn beständig dasselbe Seil spinnen und wieder aufdrehen, beständig den Seilergang gehen, beständig denselben Schritt? Sollen wir bis 8 Tage nach ewig immerfort Festtag und Werktag bestimmt sein, die Reliquien der Gelehrsamkeit zu zeigen, wie Mönche die Reliquien ihrer Heiligen, ohne nur ein einziges Wunderwerk damit zu tun? Ich will die Türe meines Schreibzimmers den Augenblick verschließen, sobald ich nach Hause komme. Und den Schlüssel 90 Fuß tief unter die Fläche des Erdbodens werfen. Da wo, in den Ziehbrunnen hinter meinem Hause. Komm, komm, komm mit. Nein. Worüber macht ihr denn ein solches Lärmen? Oh, sie geißeln den toten Hahn, weil die Henne ein Windei gelegt. Und eins von den hübschesten Geschichtchen dieser Art war's, die ich je gehört.